das Mordes ich nicht gern. Man hört die Vogel in dem Hag mit hellem Hall erklingen schon. O Nachtigall, dein späher Ton mir bringet Qual, des ich nicht lohn. Unweiblich muss ich klagen. Mieh du rauf fort, dein Herzenspär mich wund, seit ich nicht bleiben mag. Schiedliche Not mir Trauren bringt, dein Mündlin rot mich sehnlich zwingt, der bitter Tod.